Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Heute ist Mittwoch, der 11. November. Der 11. November ist der Tag, an dem die närrische Zeit beginnt. Jedenfalls wird in großen Teilen dieses Landes um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Der 11. November ist aber auch der Geburtstag von Hans Magnus Enzensberger. 1929 wurde er in Kaufbeuren geboren. Über viele Jahre hat uns dieser Autor in Westdeutschland, in Europa begleitet. Das Timbre seiner Stimme mit dem leicht süddeutschen Anklang ist unseren Ohren wohl vertraut. In Frankfurt am Main hat er im Jahr 1968 mit seinen Genossen, den Intellektuellen, zum Beispiel das Podium des Sendesaals des Hessischen Rundfunks besetzt. Sowas darf heutzutage nur das närrische Dreigestirn im WDR und Deutschlandfunk. Der Anlass war der Protest gegen die Notstandsgesetze, die im Mai 68 von der Großen Koalition verabschiedet wurden. Viele Demonstranten in der BRD sahen das als massiven Eingriff in die demokratischen Regeln unseres Staates. Hans Magnus Enzensberger war radikal und aus der Parteipolitik hat er sich herausgehalten. Seine Texte handeln aber auch von seinen Reisen. Er kam viel in der Welt herum, auf Kuba verbrachte er eine Zeit in den 60er Jahren und in die Sowjetunion kam er mehrfach. Das erste Mal im selben Jahr, in dem er den Büchnerpreis bekam, 1963. Es war eine Einladung nach Leningrad zu einem europäischen Schriftstellertreffen. Sie kam über einen Italiener, der die Comunità Europea degli Scrittori gegründet hatte. Mit Geschick und Ehrgeiz war dieser in der Lage, mitten im Kalten Krieg Gelder für solche Treffen aufzutreiben. Enzensberger stand auf der Liste der Eingeladenen. Neben ihm waren einige europäische Schriftsteller von großem Kaliber, wie Sartre und Simone de Beauvoir, mit von der Partie. 51 Jahre nach seiner ersten Reise in die UdSSR hat der Autor seine Erfahrungen aus dieser Zeit als Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel »Tumult«. Enzensberger beschreibt das Verhältnis eines Westdeutschen zu Leningrad, das wir heute wieder als Petersburg kennen. Leningrad war für unsereinen ein mythischer, um nicht zu sagen verbotener Ort, der nicht im nahen, sondern im fernen Osten lag. Zum einen, weil ein deutsches Heer Leningrad vor 20 Jahren eingeschlossen, belagert und ausgehungert hatte. Und zum anderen, weil Jalta diese Stadt hinter einem Vorhang verschwinden ließ, der schwer zu öffnen war. Die Stimmung auf beiden Seiten der Berliner Mauer war militant, vergiftet von der Angst vor Eskalationen an der Naht der beiden Imperien. Der 34-jährige Enzensberger reiste also 1963 über diese Naht hinweg in die UdSSR. Es war nicht die einzige Reise dorthin, auch weil er sich dort unsterblich verliebte. Eine Amour fou. Schon in die Zeit danach, wie Enzensberger die Jahre nach 1970 kennzeichnet, fällt sein Hörspiel über den Aufrührer und Philosophen Michail Bakunin. Es wurde 1977 gesendet. Enzensbergers Text mutet ein wenig an wie ein guter Schulfunk aus der Zeit. Er erfindet einen Trick. Ein Radioreporter begibt sich mit seinem Mikrofon ins Ende des 19. Jahrhunderts. Ich wünschte nur eines, rief er, das Gefühl der Empörung, das mir heilig ist, bis an mein Ende ganz und voll zu bewahren. Marktschreier, Dickkopf, verdammter Kosak. Das ist die Liebe zum Fantastischen, ein Hauptfehler meiner Natur. Mohammed ohne Koran. Die Ruhe bringt mich zur Verzweiflung. Ein Gaukler, ein Papst, ein Ignoramus. Sein Herz und sein Kopf sind aus Feuer. Ja, Bakunin, so muss es gewesen sein. ein ewiges Nomadisieren, närrisch und selbstvergessen. Unerträglich, unvernünftig, unmöglich warst du. Meinetwegen, Bakunin, kehr wieder. Oder bleib, wo du bist. Eine lange Gestalt in blauem Frack auf den Dresdner Barrikaden mit einem Gesicht, darin sich die roheste Wut ausdrückte. Feuer ans Opernhaus. Und als alles verloren war, verlangte er in der Hand die Pistole von der provisorischen Revolutionsregierung, sie möge sich und ihn in die Luft sprengen. Merkwürdige Kaltblütigkeit. Mit großer Mehrheit lehnten die Herren den Antrag ab. Erinnerst du dich, Bakunin? Immer dasselbe. Natürlich hast du gestört. Kein Wunder. Und du störst heute noch. Verstehst du? Du störst ganz einfach. Und darum bitte ich dich, Bakunin, kehr wieder. Verhört, an die Wand geschmiedet in den Olmützer Kasematten, zum Tod verurteilt, nach Russland verschleppt, begnadigt, zu ewigem Kerker, ein höchst gefährlicher Mensch. In seine Zelle lässt ihm ein Gönner einen Flügel von Lichtental bringen. Die Zähne fallen ihm aus. Für seine Oper Prometheus erfindet er eine süße, klagende Melodie, zu deren Takt er in kindlicher Weise sein Löwenhaupt wiegte. Ach, Bakunin, das sieht dir ähnlich. Sein Löwenhaupt wiegte. Noch 20 Jahre danach, in Lugano. Und weil es dir ähnlich sieht und weil du uns doch nicht helfen kannst, Bakunin, bleib, wo du bist. Verbannt nach Sibirien und den eisblauen Amur entlang, geflohen, über das stille Meer auf Dampfseglern, Schlitten, Pferden, Expresszügen, quer durch das wüste Amerika, 6 Monate lang, ohne Aufenthalt. Endlich in Paddington, kurz vor Neujahr, aus dem Hansom gestürzt, die Treppe hinauf, in die Arme des Freundes, warf er sich und rief aus: Wo gibt es hier frische Austern? Weil du mit einem Wort unfähig bist, Bakunin, weil du nicht taugst zum Abziehbild, zum Erlöser, zum Bürokraten, zum Kirchenvater, zum rechten oder zum linken Bullen, Bakunin, kehr wieder, kehr wieder. Wir wenden uns heute an das verehrungswürdige Publikum mit einer Untersuchung, deren Gegenstand ebenso geheimnisvoll wie schrecklich ist. Wem wären nicht die blutigen und fürchterlichen Ereignisse in unauslöschlicher Erinnerung, von denen, kaum 7 Jahre ist es her, die Lichterstadt an der Seine betroffen worden ist? Der Aufstand der Kommunarden, die in Paris Recht und Gesetz, ja sogar die Ordnung des Staatswesens überhaupt abschaffen wollten, konnte zwar niedergeworfen werden, und die Schreckensmänner und Petroleusen nahmen ein furchtbares Ende vor den Hinrichtungspelotons der Standgerichte, oder in den tropischen Strafkolonien der Französischen Republik. Ganz Europa atmete auf. Doch wer hat seinerzeit in unserem Nachbarlande Aufruhr und Anarchie gepredigt? Wer hat den plötzlichen Ausbruch der rohesten Volkswut sorgsam vorbereitet und geschürt? Das waren geheime Gesellschaften, Zirkel und Verbindungen. Und diese Unruhestifter sind keineswegs vom Erdboden verschwunden. Man denke an die berüchtigte Internationale, deren Fäden in London und New York zusammenlaufen sollen, oder an die revolutionäre Allianz in der Schweiz. Man denke an die Gärung in Andalusien, die gescheiterte Verschwörung von Lyon, die Emeuten von Bologna und Benevent und die Zusammenrottungen in Kiew und Odessa. Und man wird sich eingestehen müssen, dass die Maulwürfe nach wie vor am Werke sind, um unsere Zivilisation zu untergraben. Ja, selbst die gekrönten Häupter sind nicht mehr sicher vor dem Messer, vor der Bombe des Nihilisten, Sozialisten, Anarchisten oder wie immer jene Verirrten und Versprengten sich nennen mögen. Sie haben in Spanien und in Russland die frevlerische Hand gegen die Majestät erhoben. Und erst vor wenigen Wochen ist in Florenz bei der Beisetzung Viktor Emanuels eine Höllenmaschine explodiert. Wer weiß, was die Zukunft noch an ähnlichen Schandtaten bringen wird. Wir aber fragen uns, was sind das für Menschen, die im Verborgenen das Werk der Zerstörung planen? Es ist dies eine Frage, welche den gebildeten Betrachter, den braven Staatsbürger, nicht gleichgültig lassen kann. Wir haben deshalb einen Spezialkorrespondenten ausgesandt, der den Spuren eines solchen Mannes nachgegangen ist. Da die Lebenden unter den Verschwörern sich mit dem Mantel des tiefsten Schweigens bedecken, haben wir unsere Nachforschungen auf einen Toten gerichtet. Michail Alexandrowitsch Bakunin ist vor einem runden Jahr am 1. Juli 1876 in der friedlichen Schweiz verstorben. Dieser legendäre Russe war ein Edelmann von Geblüt, doch hat er sich in manche dunkle Affäre verwickelt, an manch ungesetzliche Handlung mitgewirkt. Er hat viele Jahre im Kerker zugebracht und ist sogar zum Tod verurteilt worden. Unsere Erkundigungen sollen ihm keineswegs ein Denkmal setzen. Sie sollen vielmehr der unerfahrenen Jugend zur Warnung dienen. Ein alter Herr aus Russland. Groß und mächtig gebaut. Mit einem Schlapphut. Sie meinen Herr Bakunin, der ist schon lange tot. Natürlich war er hier jeden Tag. Kam kurz nach 9 Uhr und ließ sich nieder. An dem Tisch in der Fensterecke. Frühstückte 2 Hörnchen, eine Kanne Tee, las seine Zeitung, immer nur Zeitung. Den ganzen Vormittag studierte er und schrieb. Dann kamen seine Freunde und setzten sich dazu. Wo er war, da war immer ein Leben. Ein guter Herr, ein guter Kunde. Augenblick bitte. Das ist Madame Tereni, die Besitzerin des Café Tereni am Kornmarkt von Lugano. Lugano, zu Deutsch Lauis, liegt im schweizerischen Kanton Tessin, hat 4179 Einwohner, darunter 139 evangelische, Kantonalgericht, Uferpromenade, mehrere Klöster, ein Theater, ein palastartiges Hotel du Parc, Seiden- und Tabakfabrikationen, Papiermühlen, Viehmärkte und bedeutenden Fremdenverkehr. Nächstes Jahr, wenn die berühmte Gotthardbahn endlich fertiggestellt ist, wird dieser schöne Ort sicher noch einen größeren Aufschwung nehmen. Und ausgerechnet hier, wo die Landschaft schon ganz südlich ist, das reinste Paradies, hier hat der berüchtigte Russe sein Hauptquartier aufgeschlagen. Ja, er war ein guter Kunde. Sagen Sie, Madame Tereni, hat es nicht öfters Streit und Händel in Ihrem Lokal gegeben wegen Herrn Bakunin? Wieso Streit? Herr Bakunin hatte doch sehr extremistische Ansichten. Wie meinen Sie das, was für Ansichten? Ja, Madame, er war doch Anarchist. Er predigte die Gewalt. Seine politische Vergangenheit ist ja notorisch. Was Sie nicht sagen, Politik, seien Sie mir nicht böse, aber das glaube ich nicht. Der arme Herr Bakunin, der konnte doch keiner Fliege etwas zuleide tun. Der arme Herr Bakunin, hat er nicht sogar eine Villa hier in der Nähe? Ja, das schon, am Monte San Salvatore drüben. Aber da lagen mehr Schulden als Dachziegel drauf. Er konnte ja nicht einmal sein Frühstück bezahlen, besonders am Schluss, als er so krank war. Und da haben Sie ihm Kredit gegeben? Ich habe ihm sogar Geld gegeben. Nur was sollte ich denn machen? Hätte ich ihn vielleicht im Stich lassen sollen? Er war ja zuletzt ziemlich hilflos. Armer Herr Bakunin. Er war doch ganz fremd hier. Gegenüber beim Bäcker hat er immer kleine Kuchen gekauft für die Kinder. Ihr Geld werden Sie wohl nie wiedersehen. Ach, reden wir nicht davon. Und wo sind seine Freunde geblieben? Noch ein Gläschen? Danke. Ein paar von den Handwerkern sind noch da. Aber sonst? Ach ja, die junge Frau, die könnten Sie fragen. Eine sehr gebildete Dame, eine Russin. Sie gehen über den Platz, dann am Palazzo Civico vorbei, biegen nach rechts ein. Soweit Madame Tereni, Besitzerin des Cafés am Kornmarkt von Lugano. Ich musste damals ins Ausland gehen, nicht so sehr aus politischen Gründen. Nein, die Ärzte haben mir die Reise verordnet. Angegriffene Gesundheit und so weiter. Alexandrina Bauler, circa 25 Jahre alt, Russin. Ich dachte natürlich an London, Paris, vielleicht Genf. Aber nein, ein warmes Klima musste es sein. Und Schonung, immer nur Schonung. Da bin ich eben hier gelandet. In einer Villa in den Bergen. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen Tee anbieten? Nach 14 Tagen wurde mir die ewige Ruhe zu dumm. Ich wollte Leute sehen, frische Zeitungen lesen. Hier in Lugano gibt es eine kleine Buchhandlung. Viel ist es ja nicht. Aber ein paar französische Romane liegen doch im Schaufenster. Und dort traf ich einen etwas sonderbaren alten italienischen Professor namens Peter Zolli. Was? Sie sind Russin? Und Sie wissen wohl gar nicht, wer hier in unserer kleinen Stadt lebt. Ihr größter lebender Landsmann. Ja, sagt meinetwegen, was ihr wollt in Moskau und in Petersburg, aber ich bleibe dabei. Er ist der größte lebende Russe. Wer denn, fragte ich. Sie können sich meine Überraschung und meine Freude nicht vorstellen, als der alte Mann es mir sagte. Und Sie haben ihn aufgesucht? Noch am selben Tag. Das Haus liegt ziemlich weit draußen am Hang. Wir öffneten das halbverrostete Tor und fanden uns auf einem riesigen Stück Land. Das musste wohl früher ein Garten gewesen sein. Aber von diesem Garten war nur noch hier und da ein Baumstumpf übrig. Alles war umgegraben. Überall lehmige Erdhaufen, Pfützen, Gräben voller Regenwasser. Und mitten in dieser Kraterlandschaft ein paar Männer mit Hacken und Spaten bei der Arbeit. Neben ihnen die große, breite, massige Gestalt in der Pelerine, die ihm fast bis an die Knöchel reichte. Mit dem breitkrampigen Hut, dem krausen silbernen Backenbart, den weißen Locken. Das musste er sein. Das war er. Er kam sofort auf uns zu. Er ging mühsam, seine Galoschen blieben ihm im Lehm stecken. Antoscha, schrie er, mit einer Stimme, die enorm war, und eine schmächtige Frau trat aus dem Haus, um uns zu empfangen. Sie sah aus wie eine italienische Bäuerin. Schwarzer Strickschal auf dem Kopf, Holzsandalen an den Füßen, dicke schwarze Strümpfe. Ziemlich gewöhnlich. Eine Schönheit war sie wirklich nicht. Peter Zolli stellte mich vor mit altfränkischer Feierlichkeit. Dann gingen wir ins Haus über Planken, Gräben, Kieshaufen und Mistbeete. Und wie sah es bei Bakunin aus? Wir kamen über eine finstere Treppe in ein großes, helles, vollgestopftes Zimmer, ohne jede Zier oder Bequemlichkeit. Ein Eisenbett stand in der Ecke, nur mit einem Schal zugedeckt. Ein Samovar auf dem Tisch. Schmutzige Teegläser, überall Tabakskrümel. Ein Tintenfass auf einer zerfledderten Zeitung, Schokoladenstückchen, Löffel, Asche, Zuckerwürfel. Ein großer Schreibtisch unter Papieren begraben, Medizinflaschen, Gläser. Alles in der größten Unordnung. Keine Bücher? Bücher kaum, aber Zeitungen, überall Zeitungen. Deutsche, russische, französische, spanische Zeitungen in allen Sprachen aus allen Ländern. Auch bürgerliche dabei. Auf dem Bett, auf dem Fußboden, auf den Stühlen. Nirgends konnte man sich hinsetzen. Was für einen Eindruck hatten Sie von Bakunin? Ehrlich gestanden, mein erster Eindruck war erschreckend. Er sah krank aus. Sein Gesicht war aufgedunsen und vor Anstrengung blau angelaufen. Er ließ sich keuchend auf einen Stuhl fallen. Ich konnte kaum verstehen, was er sagte. So stark stieß er mit der Zunge an. Es waren ihm nämlich die meisten Zähne ausgefallen. Er starrte mich aus seinen tiefliegenden, grün-grauen Augen an. Und das kam mir vor, als wäre sein Blick hart und verschlagen. Ein kleiner Schauder überlief mich. Ein Frisson. Seine Frau murmelte ihm irgendetwas ins Ohr. Ja, ich hatte einen unangenehmen Eindruck von ihm. Worüber wurde denn gesprochen? Fragte er Sie nach den Verhältnissen in Ihrer Heimat? Nein. Man rauchte, man trank Tee, man sprach über den Garten, über das Treibhaus, über die beste Art, Gurken zu säen, natürlich auch Fenchel und Spinat. Es war sonderbar und es war peinlich. Aber warum ist der ganze Garten voller Löcher, fragte ich. Die Gräben sind für die Frösche. Ich habe Frösche nämlich sehr gern, war die Antwort. Ich weiß nicht, ob Sie je auf dem Land gelebt haben, aber es gibt nichts Schöneres als einen Sommerabend in Russland, wenn die Frösche aus dem nahen Teich ihr Lied hören lassen. Er sah auf einmal traurig aus, schattenhaft erloschen. Wir hatten uns auf Französisch unterhalten, aber die Geschichte mit den Fröschen brachte er auf Russisch vor. Und wie er mich dabei ansah. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Bittend. Sie werden lachen, aber es war wie ein Appell. Ich begriff, dass er ganz vereinsamt war. Die Leute um ihn herum verlangten, dass er seine alte Rolle weiterspiele. Aber er war müde. Er hat es satt. Möchten Sie noch etwas Tee? Das war Alexandrina Wassiljewna Bauler, eine junge Russin aus gutem Hause, die sich Bakunin in den letzten Monaten seines Lebens angeschlossen hat. Um ihre Vermutungen zu überprüfen, begab ich mich nach Bern. Denn es schien mir kaum glaublich, dass der hartnäckige Verschwörer von seiner anarchistischen Praxis im Alter abgelassen haben sollte. Ich wandte mich an Herrn Pjotr Dmitrijewitsch Lesnikow, vortragenden Legationsrat erster Klasse an der kaiserlich-russischen Gesandtschaft zu Bern. Legationsrat Lesnikow, russische Gesandtschaft. Der unlängst verstorbene P.P. Bakunin, Michail Alexandrowitsch, ist uns amtlicherseits sehr wohl bekannt. Und zwar als Unruhestifter gefährlichster Art, der schon vor Jahrzehnten zu einer Reihe von strafbaren gewalttätigen Handlungen aufgerufen hat. Als da sind Zerstörung des Russischen Reiches, Verschwörung, Gründung terroristischer Vereinigungen, Erhebung mit bewaffneter Hand gegen seine Majestät den Zaren. Der Genannte war ein unverbesserlicher Überzeugungstäter, der nicht nur selber schwere Schuld auf sich geladen, sondern auch andere zu nichtswürdigen Taten angeheizt hat. Darunter viele junge Leute, die für die Folgen ihres Tuns schwer zu büßen haben. Er ist deshalb bereits vor 27 Jahren zum Tode durch den Strang verurteilt, auf allerhöchsten Befehl jedoch zu lebenslänglichem schweren Kerker begnadigt worden. Diese Strafe wurde später umgewandelt in dauernde Verbannung, aus welcher aber der Bakunin wortbrüchig geflohen, um sein Treiben in England, in Italien und in der Schweiz fortzusetzen. Aber, Herr Legationsrat, weist nicht vieles darauf hin, dass Herr Bakunin in den letzten Jahren seines Lebens den revolutionären Bestrebungen entsagt hat? Manche seiner Anhänger stellen die Sache so dar, als falsch. Ob er so grundfalsch. Noch vor wenigen Jahren, im Sommer 1874, nahm der von Ihnen Genannte an einem bewaffneten Aufruhr in Bologna teil, wenn er nicht überhaupt der Anführer war. Der Plan konnte glücklicherweise im Keim erstickt werden. Aber noch heute trachten die Bakunisten in Italien wie allenthalben, auch im Russischen Reiche, danach, ihrem Meister nachzueifern. Und was unternehmen die Behörden dagegen? In meinem Lande werden stets die Kräfte der Ordnung die Oberhand behalten. Hier in Europa hingegen macht sich ein schädlicher Liberalismus breit, den ich nur beklagen kann. Manche russischen Emigranten, vaterlandsflüchtiges Gesindel, das sich als studierte Jugend tarnt, macht sich dies zunutze. Wir können dagegen nur inoffizielle Schritte unternehmen, da die schweizerischen Behörden zu einer polizeilichen Zusammenarbeit nicht bereit sind. Es ist uns unbegreiflich, mit welcher Nachsicht, welchem Wohlwollen man hier solchen Individuen begegnet. Das wird sich rächen. Die Zerstörungswut dieser Leute wird auch vor der Eidgenossenschaft nicht Halt machen. Lassen Sie sich das gesagt sein. Legationsrat Lesnikow, russische Gesandtschaft. So, es kann losgehen. Fragen Sie. Herr Professor Vogt, Sie gelten als ein enger Freund des verstorbenen Herrn Bakunin. Aber zugleich sind Sie ein angesehener und einflussreicher Schweizer Bürger. Ihr Land hat sich stets einer sehr weitherzigen Asylpolitik befleißigt. Die Schweizer Behörden lehnen es ab, Immigranten auszuliefern, auch wenn es sich dabei um Anarchisten und Radikale handelt. Glauben Sie nicht, dass diese Politik den internationalen Terrorismus begünstigt? Ich möchte Ihnen mit einer Gegenfrage antworten. Sie sind wahrscheinlich Preuße. Jedenfalls kommen Sie aus Deutschland. Meine Familie hat Deutschland 1849 verlassen. Wenn Sie etwas gründlicher recherchiert hätten, wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wir der weitherzigen Asylpolitik dieses Landes, über die Sie sich beklagen, unsere Freiheit, ja, vielleicht unser Leben verdanken. Ich bin Schweizer geworden, weil mich meine Landsleute vermutlich an die Wand gestellt hätten. Sie erwarten wohl nicht im Ernst, dass ich der Auslieferung von politischen Flüchtlingen das Wort rede. Verzeihen Sie, so war das nicht gemeint. Ich habe nur eine Frage gestellt, die in diplomatischen Kreisen häufig aufgeworfen wird. Herr Lesnikow von der russischen Gesandtschaft... Herr Lesnikow ist ein Geheimpolizist. Er gehört der Achana an. Schnüffler und Spione wie ihn sollte man ausweisen. Um aber auf Bakunin zurückzukommen, ich versuche mir ein Bild davon zu machen, was er in den letzten Jahren seines Lebens gedacht und getan hat. Er soll ja bis zuletzt den bewaffneten Aufruhr gepredigt haben. Daran ist kein wahres Wort. Das Gegenteil ist richtig. Bakunin hatte sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Er wollte seine Ruhe haben. Er hat sogar bei mir vorgefühlt, ob es nicht möglich wäre, ihm die schweizerische Staatsangehörigkeit zu verschaffen. Ich habe ihm zugeraten. Er fühlte sich bedroht von den Winkelzügen der zaristischen Polizei. Glauben Sie, dass er Grund dazu hatte? Das ist schwer zu sagen. Ich zog einige Erkundigungen ein, aber die Schweizer Behörden waren nicht sehr erbaut von dem Gedanken, Bakunin einzubürgern. Wenn er wenigstens Hausbesitzer wäre, sagte mir ein Beamter. Nun, wie Sie vielleicht wissen, ist er das sogar geworden. Genützt hat es ihm recht wenig. Und seine anarchistische Agitation? Was soll ich Ihnen sagen? Er war ziemlich resigniert. Das glauben Sie wohl nicht? Ich habe einen Brief von ihm, aus dem das deutlich hervorgeht. Lesen Sie. Arme Menschheit, es ist klar, dass sie tief in der Scheiße steckt und dass sie aus der Kloake der Gegenwart nur herausfinden kann durch eine ungeheure soziale Umwälzung. Doch wer soll diese Revolution machen? Nie war die internationale Reaktion so stark, so wohlgerüstet gegen jede Volkserhebung. Sie hat aus der Repression eine neue Wissenschaft gemacht, in der die Polizisten und die Bürokraten aller Länder eifrig unterwiesen werden. Wer soll diese Festung überwinden und einnehmen? Die Massen? Aber die Massen sind desorganisiert. Sie bringen nicht einmal genug Leidenschaft auf zur Verteidigung ihrer eigenen Haut. Und das Einzige, was sie retten könnte, lehnen sie entschieden ab. Ja, die Stunde der Revolution ist vorbei. Nicht das schreckliche Unheil ist schuld. Dessen Zeugen und die furchtbaren Niederlagen, deren mehr oder weniger schuldlose Opfer wir geworden sind. Nein, die Revolution ist am Ende, weil es, wie ich zu meiner Verzweiflung jeden Tag von Neuem feststellen muss, keine Spur von Hoffnung und Empörung mehr unter den Massen gibt. Und wo sie fehlen, da kann sich die Bewegung anstrengen, so viel sie will. Sie wird nichts ausrichten. Was aber mich betrifft, so bin ich zu alt, zu krank, zu müde. Und ich will es dir ganz offen sagen, auch in vieler Beziehung zu enttäuscht um meine Arbeit mit der alten Lust und der alten Kraft fortzusetzen. Tja, Sie haben recht, Herr Professor. Dass Sie ausgerechnet zu mir kommen, das ist ja zum Lachen. Moment. Denn mit meinem Anarchismus, wissen Sie, ist es nicht besonders weit her. Ich bin ja nur ein ganz gewöhnlicher Bourgeois. Genau wie Sie, mein Lieber. Aber Sie haben in der Pariser Kommune teilgenommen. Sie waren Mitglied der Internationale. Das schon. Aber sagen Sie mir eines. Haben Sie sich nie gelangweilt? Sie sind doch auch Journalist. Immer in der Redaktion herumhocken. Das alles hing mir eben zum Hals heraus. Und als die Sache losging, da habe ich mitgemacht. Das hat mich amüsiert, verstehen Sie? Und als die Chose aus war, ab in die Schweiz. Wir wollen uns doch nichts vormachen. Ich rauche gerne eine gute Havana-Zigarre. Meine Frau hat was für Pelze übrig, für Perlen und für Parfums. Also, aber Bakunin, es stimmt doch, dass Sie mit ihm befreundet waren. Ja, unser Bakunin, der war aus anderem Holz gemacht. Arm wie eine Kirchenmaus, Jahre in Gefängnissen und Festungen, Kettenraucher bei chronischem Asthma. Ein Wunder, dass der überhaupt so lange lebte. Er war wohl schon lange in ärztlicher Behandlung? Ärztliche Behandlung? Keine Spur, der hörte doch auf keinen Arzt. Die ganze Nacht schlaflos in seiner Kissenburg bei Tee und Wodka, Punsch und Grappa. Und sein ungeheuerlicher Appetit. Sie müssen sich das einmal vorstellen. Ein Mann so schwer und unförmig wie ein Elefant. Als Vorspeise löffelte er eine ganze Sardinenbüchse leer. Und was aß er zum Beefsteak? Riesige Mengen von Spaghetti oder Risotto, glänzend vor Fett. Nein, nein, Bakuni war einfach nicht zu bremsen. Seine Umgebung, was waren das für Leute? Es wimmelte von Besuchern. Alle waren ihm willkommen. Die Jungen und die Alten, die Klugen und die Blödianen, die Gelehrten und die Ignoranten. Aus allen Ländern, aus allen Berufen. Wenn sie ihm nur zuhörten, wie er seine revolutionäre Lehre über sie ausgoss. Er hat die Leute förmlich hypnotisiert. Das war das reinste Pfingstwunder, kann ich Ihnen sagen. Wie erklären Sie sich das? Ich meine, dass er die Leute tatsächlich überzeugen konnte. Ganz einfach. Er war selber felsenfest überzeugt von dem, was er sagte. Er glaubte steif und fest, die Menschheit hätte nur auf seine Reden gewartet, um unverzüglich auf die Straße zu gehen, die Rathäuser anzuzünden und die Regierungen zum Teufel zu jagen. In Wirklichkeit sah das natürlich ganz anders aus. Das weiß ich nur allzu gut. Ich bin ja schließlich in Paris dabei gewesen und musste um mein Leben laufen. Aber Sie können doch nicht leugnen, dass es Bakunin immer wieder gelungen ist, geheime revolutionäre Organisationen aufzubauen. Ich weiß, die internationale Bruderschaft, die revolutionäre Allianz, der Generalrat der Föderation, das Zentralkomitee für das öffentliche Wohl und so weiter und so weiter. Sie werden ja schon ganz bleich, wenn Sie nur den Namen hören. Aber ich würde Ihnen raten, diese Sache nicht allzu ernst zu nehmen. Die Geheimpolizisten aller Länder waren natürlich begeistert von diesem weit verzweigten Verschwörernetz, wie sie es nannten. Sie fühlten sich ungeheuer wichtig. Es gab Orden, Dienstreisen, Beförderungen etc. etc. In Wirklichkeit waren diese ganzen Organisationen nicht das Papier ihrer Statuten und Broschüren wert. Ein paar Sitzungen im Hinterzimmer irgendwelcher Kneipen, ein bisschen Spielerei mit Deckadressen, Geheimcode, Losungsworten. Der Rest waren Streitereien in verqualmten Immigrantenwohnungen. Sie können diesen ganzen Zirkus getrost vergessen. Ich habe Bakunins Ideen immer für sehr bedeutend gehalten, aber seine Praxis bestand aus kindischer Geheimnistuerei. Sie war letzten Endes eine Art Selbstbetrug und weiter nichts. Sie stellen das alles reichlich harmlos dar. Bitte, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Bakunin verfügte über eine eiserne Willenskraft und über eine unzerbrechliche Naivität. Vor allem aber fehlte ihm eine Eigenschaft ganz und gar, die uns alle miteinander zu opportunistischen Trotteln machte, nämlich der Sinn für die Realität. Ich begreife wirklich nicht, was Sie damit sagen wollen. War er nun ein friedlicher Hausbesitzer oder ein gefährlicher Revolutionär? Sie wollen eben wissen, woran Sie mit Bakunin sind. Sozusagen klipp und klar. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich weiß nur nicht recht, ob ich Ihnen damit dienen kann. Zum Beispiel die berühmte Villa. Als sie gekauft wurde, hat mir Bakunin selbst gesagt, was er damit im Sinn hatte. Das Haus in der Schweiz sollte nämlich als konspiratives Zentrum dienen. Als Zufluchtsort für die italienischen Genossen. Für den Fall einer Haussuchung waren sogar Fluchtwege vorgesehen. Er sprach von einer unterirdischen Passage zum See hinunter. Außerdem wollte er ein Waffendepot anlegen und eine geheime Druckerei installieren. Bakunin hatte sich überlegt, als was er dieses furchtbare Hauptquartier tarnen sollte. Er wollte nämlich immer ganz besonders schlau vorgehen. Und so kam er auf die Idee, ein landwirtschaftliches Gut zu begründen. Auf diese Art und Weise sollte sich die ganze Gruppe auch selbst versorgen. Er stellte sich eine Art Landkommune vor. Ausgerechnet Bakunin, der eine Pappel nicht von einer Eiche unterscheiden konnte. Naja, und so nahm das Verhängnis seinen Lauf. Er verschrieb sich von einem Botanikprofessor in Genf eine solche Unmenge Sämereien, dass man den ganzen Tessin damit hätte anpflanzen können. Als nächstes ließ er sämtliche Bäume fällen und alle Beete umgraben. Da hätten sie ihn sehen sollen. Er freute sich wie ein Kind. Alles dem Erdboden gleich machen und dann radikal von Neuem anfangen. Das war ganz genau nach seinem Sinn. Er war begeistert. Dann wurde gesät und gepflanzt und schließlich ließ Bakunin riesige Mengen Dünger anfahren und fußhoch über die Anpflanzungen kippen. Er meinte es so gut mit dem Dünger, dass die ganze Vegetation darunter erstickte und daran verbrannte. Das Ergebnis seiner einjährigen Anstrengungen war, dass auf dem Terrain nicht einmal mehr Gras wuchs. Eines Tages sagte er mir, Sie hatten recht, mein Freund. Ich hätte es bleiben lassen sollen. Ich verstehe nichts von der Landwirtschaft. Er war am Ende seiner Kraft und am Ende seines Kredits angelangt. Armer Bakunin. Wie ein Eichhörnchen im Käfig lief er seiner Chimäre nach. Und nie kam er auch nur einen Schritt voran. Zufrieden? Danke. Aber den Anfang müssen wir nochmal machen. Wieso? Warum denn? Ich beschloss, meine Nachforschungen im studentischen Milieu fortzusetzen. Besonders in Genf gab es eine ganze Reihe von jugendlichen russischen Emigranten, die mit den radikalen Ideen Bakunins zu sympathisieren schienen. Herr Salier, Sie sind Russe und wollen Ihren wahren Namen nicht nennen. Daraus dürfen wir wohl schließen, dass Sie zu den aktiven Gegnern des Zarentums gehören. Allerdings. Uns beschäftigt besonders Ihr vor einem Jahr verstorbener Landsmann Michail Bakunin. Ich möchte Sie bitten, mir Ihre Meinung über diesen Mann zu sagen, der in den studentischen Kreisen Ihres Landes offenbar als Vorbild betrachtet wird. Das ist keineswegs der Fall. Bakunin mag seine Verdienste gehabt haben, aber das ist uns gleichgültig. Seine Zeit war schon lange vorbei. Er gehört einer längst verflossenen Epoche an. Ich lernte ihn im Jahre 1871 kennen. Ich war enttäuscht. Offen gesagt, Bakunin war ein Schwätzer. Er dachte an seine Familie, an seine Frau, an seine Kinder, an seine Gesundheit. Er war ein überflüssiger alter Mann, der den ganzen Tag von der Revolution redete. Er war von Haus aus ein Aristokrat und seine Gutsbesitzermanieren hat er nie ganz ablegen können. Denken Sie nur an diese lächerlichen Villen in der Schweiz. Und jedes Mal, wenn es wirklich darauf ankam, rücksichtslos zuzuschlagen, da ist er zurückgewichen. Da hatte er plötzlich Skrupel, dann nahm er Rücksichten. Da kam er mit seinen Gefühlen daher, mit seinem Ehrgefühl, mit seinem Mitgefühl und so weiter. Er konnte und wollte nicht einsehen, dass ein Revolutionär sich einen solchen Luxus nicht leisten kann. Die Revolution muss alles vernichten, was sich ihr in den Weg stellt, und zwar kaltblütig und ohne zu zögern. Die Wahrheit ist, dass Bakunin kein Blut sehen konnte. Das junge Russland wird ohne ihn und seinesgleichen auskommen. Dieser Russe, dieser entsetzliche junge Mann gehört offenbar einer besonders blutdürstigen Verschwörergruppe an. Man muss freilich hinzufügen, dass er an der Universität eine vereinzelte Erscheinung ist. Ich habe auf der Linken auch vernünftigere Leute angetroffen, zum Beispiel Herrn Nikolai Utin, einen Anhänger der marxistischen Richtung. Ich bin ermächtigt, Ihnen eine Erklärung abzugeben. Sie gehören, Herr Utin, dem Vernehmen nach der berüchtigten Internationale an, der in der Öffentlichkeit die militantesten Absichten zugeschrieben werden. Die Internationale Arbeiterassoziation ist durch Beschluss der Konferenz von Philadelphia am 15. Juli 1876 aufgelöst worden. Sie besteht nicht mehr. Welche Rolle hat Michail Bakunin in Ihrer Organisation gespielt? Herr Bakunin konnte nie für sich in Anspruch nehmen, für die Internationale zu sprechen oder zu handeln, die ihn vielmehr bereits im Jahre 1872 auf dem Haager Kongress in aller Form aus ihren Reihen ausgeschlossen hat. Können Sie uns die Gründe dafür nennen? Wir haben diese Leute, die Anarchisten, nie als unsere Genossen betrachtet. Bakunins Lehre ist nach ihrer theoretischen Seite unwissenschaftlich, wirr und falsch. Sie kann der Arbeiterbewegung nur den schwersten Schaden zufügen. Die Praxis der Anarchisten ist undiszipliniert, spalterisch und provokatorisch. Die Antiautoritären verstoßen gegen jede Parteidisziplin. Sie liefern der Reaktion durch ihre unüberlegten Handlungen nur immer neue Vorwände zur Unterdrückung der fortschrittlichen Gruppen. Ich schweige von den Verleumdungen, zu denen Herr Bakunin sich unseren verdienten Anführern Karl Marx und Friedrich Engels gegenüber hat hinreißen lassen. Aber auch Marx und Engels treten für gewalttätige Handlungen ein. Sie haben sich zum Beispiel über die Pariser Kommune sehr wohlwollend geäußert. Das ist etwas ganz anderes. Im Übrigen schließt die Bewunderung für den heroischen Kampf des Pariser Proletariats die Einsicht nicht aus, dass es gerade die abenteuerlichen, deklassierten, zügellosen Lumpenelemente waren, die für die Niederlage der Kommune verantwortlich gemacht werden müssen. Um aber auf Herrn Bakunin zurückzukommen, so ist er von uns auch aufgrund seines persönlichen Lebenswandels ausgeschlossen worden, der zu den größten Bedenken Anlass gab. In echt russischer Manier hat er den Generalrat in schamloser Weise hintergangen und in Misskredit gebracht. Seine zweifelhaften Grundstücksgeschäfte und seine schmutzigen Geldgeschichten haben dazu geführt, dass er sich zuletzt kaum mehr auf die Straße wagen konnte. Seine letzte Reise hatte nur den einen Zweck, sich seinen Gläubigern zu entziehen. Solche Leute können für uns kein Vorbild sein. Herr Arnoux, erlauben Sie mir noch eine Rückfrage. Wie ich höre, soll sich Bakunin in allerlei undurchsichtige Geldgeschäfte verwickelt haben. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Es wurde mir von marxistischer Seite berichtet. Das sieht den Marxianern ähnlich. Sie haben es nun einmal mit der Ehrbarkeit. Bei denen muss alles eine Ordnung haben. Keine Revolution ohne Gummistempel, Formular und notarielle Beglaubigung. Das sind die wahren Deutschen. Wenn die einen geborenen Kommunisten wie Bakunin sehen, dann wird ihnen ganz schwindelig. Was meinen Sie denn mit einem geborenen Kommunisten? Nichts, das ist nur so eine Redensart. Wie bitte? Was ich sagen will, ist das Folgende. Bakunin war unfähig, den Unterschied zwischen dein und mein zu begreifen. Das Privateigentum war ihm einfach unverständlich. Er konnte nichts damit anfangen. Nun werden Sie sagen, kein Wunder bei einem Anarchisten. Aber das Schönste ist, dass diese Haltung überhaupt nichts mit Ideologie zu tun hat. Michael war schon immer so, schon als Kind. Er hatte kein Wort von diesen ganzen Manifesten gehört und gelesen. Da nahm er bereits seinen Freunden, Bekannten und Verwandten das Geld aus der Tasche und streute es an irgendwelche anderen Leute aus. Wer es gerade nötig hatte, dem gab er es. Und er dachte gar nicht daran, Bitte oder Danke zu sagen. Vom Zurückzahlen natürlich ganz zu schweigen. Aber das konnte doch auf die Dauer nicht gut gehen. Natürlich nicht. Ein Skandal nach dem anderen. Heute noch zerreißen sich die Leute über Bakunins Geldgeschichten das Maul. Auch die eigenen Genossen. Denn die waren zwar theoretisch gegen das Privateigentum, aber in der Praxis ist das bekanntlich etwas anderes. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, damit Sie verstehen, was ich meine. Eines Tages hatte ich einen heftigen Streit mit Bakunin. Ich glaube über den deutsch-französischen Krieg. Er kündigte mir wutschnaubend an, ich werde eine Broschüre gegen Sie schreiben, Arnoux, denn Ihre Ansichten, mein lieber Freund, schaden der Revolution. Meinetwegen, habe ich ihm gesagt, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Das tue ich auch. Nur die Sache hat einen Haken. Ich habe im Moment kein Geld, um die Broschüre drucken zu lassen. Sie müssen mir 300 Franc leihen. Ich war so verblüfft, dass ich ihm das Geld sofort gegeben habe. Leider ist die Broschüre nie erschienen. Das ist ja unglaublich. Wieso? Das ist doch gar nichts. Haben Sie nicht die Gerüchte gehört, nach denen unser Freund gefälschte Banknoten unter die Leute gebracht haben soll? Und zwar Jahr aus, Jahr ein. Wenn Sie mich fragen, es ist sogar was Wahres daran. Wieso? Gibt es dafür Beweise? Das nicht. Aber für Michail Bakunin waren eigentlich alle Banknoten falsch. Verstehen Sie? Ob 50-Frankenschein, ob Zehner, alles Spielgeld, Blüten, die Notenbank, eine Falschmünzerwerkstatt, echtes Geld? Was ist das? Gibt es doch gar nicht. Alexandrina Vassiljevna, warum ich noch einmal zu Ihnen komme? Ich bin nach vielen Abenteuern und langen Recherchen ratloser als am Anfang meines Unternehmens. Ich habe viele Leute befragt, aber jeder sagt etwas anderes. Für die einen war Bakunin ein entschlossener Revolutionär, ein homme d'action, für die anderen ein Träumer, ein Fantast. Einmal heißt es, er habe seine Leute bis auf die Zähne bewaffnet, ein andermal wirft man ihm vor, er könne kein Blut sehen und sei ein bloßer Schwätzer. Und jetzt sind Sie am Ende Ihres Lateins. Ich würde Ihnen gern weiterhelfen, aber ich glaube nicht, dass Sie jemals verstehen werden, was für ein Mensch Bakunin war. Sie haben recht. Es ist nicht leicht. Zum Beispiel diese Geldgeschichten. Natürlich die Geldgeschichten. Das interessiert euch am meisten. Ausgerechnet damit wollt ihr ihm am Zeug flicken. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Solange ich ihn gekannt habe, lebte er wie ein armer Teufel. Immer dieselben Kleider hatte er an, völlig abgeschabt. Kaum, dass er sich richtig satt essen konnte. Er hatte nicht einmal ein bequemes Bett. Das Eisengestell, auf dem er seine Nächte zubrachte, schlafen konnte er kaum mehr, war viel zu kurz für seinen riesigen Körper. Es krachte und ächzte unter seinem Gewicht, unbeschreiblich. Sie machen sich keine Vorstellung. Sein einziger Luxus waren Tee und Tabak. Er rauchte Tag und Nacht, ununterbrochen. Nur ab und zu, im Morgengrauen, schlief er für eine kurze Weile ein, wenn seine Schmerzen nachließen. Seine Zigaretten rollte er sich selber aus groben, schwarzem Knaster. Unförmige, viel zu dicke Zigaretten. Aber was ich nicht verstehe, wie konnte ein solcher Mann ein ruhiges Familienleben führen? Ruhiges Familienleben ist gut. Er wusste nicht einmal, wovon er den Bäcker bezahlen sollte. Immerhin war er verheiratet und hatte 3 Kinder. Das waren nicht seine Kinder. Sondern? Ach, das war ein offenes Geheimnis, ich kann es Ihnen also ruhig sagen. Der Vater der Kinder war ein gewisser Gambuzzi, Carlo Gambuzzi, der langjährige Freund der Bakunina. Ein Advokat aus Neapel, der sich zum Anarchismus bekehrt hatte. Und wie kam Bakunin mit seiner Frau aus? Ich habe mich oft gefragt, was die beiden eigentlich verband. Die Wahrheit ist, dass Antonia eine unbedeutende, etwas blöde Frau war, die man mühelos vergisst. Sie verstand überhaupt nicht, was Bakunin beschäftigte. Ich erinnere mich, wie ich einmal in der berühmten Villa über Nacht blieb. Es war spät geworden, ich war todmüde. Im Halbdunkel zeigte Michail Alexandrowitsch das Gästezimmer. Vor dem Einschlafen merkte ich, dass das Bett äußerst bequem war. Beinahe luxuriös, die Laken aus rosa Seide. Und ich dachte mir noch, das passt gar nicht hier ins Haus, es ist zu komfortabel. Am anderen Morgen fragte ich die Frau des Schuhmachers, die in der Küche aushalf, warum holt ihr nicht das Bett aus dem Gästezimmer und gibt es Bakunin, der ist krank und kann kaum schlafen auf seinem Eisengestell? Aber Alexandrina Vassiljevna, das geht doch nicht, sagte die Frau ganz erschrocken. Das ist doch Gambuzzis Bett. Ich war zornig. Ich war betrübt. Aber was sollte ich machen? Was war das eigentlich für eine Krankheit, an der Bakunin litt? Wer weiß. Anfangs hatte er ja nicht mal einen richtigen Arzt, nur seinen Quacksalber, einen alten Italiener, der zu Fuß durch die Gegend pilgerte und allen Leuten heiße Bettpfannen, Abführmittel und Friktionen mit Olivenöl verschrieb. Michael litt an einem alten Asthma, dann kam eine chronische Blasenentzündung dazu. Die einzigen, die ihm wirklich geholfen haben, wenn er Schmerzen hatte, die bei ihm blieben, die ihm beim An- und Ausziehen halfen, das waren die italienischen Arbeiter. Was für Arbeiter? Die meisten waren nach Lugano gekommen, weil in Italien die Polizei hinter ihnen her war, wegen irgendwelcher politischer Geschichten. Sie waren alle ganz jung. Der eine war ein Schuster, der andere ein Barbier, der dritte ein Köhler. Sie beteten Bakunin an. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Einer von ihnen, der Seiler Andrea Sant'Andrea, kam jeden Abend den Hang herauf. Nach einem 10-Stunden-Tag in der Seilerei, um Michael zu Bett zu bringen, ihn zu versorgen und zu waschen. Dann leistete er ihm noch bis spät in die Nachtgesellschaft. Gegen Morgen löste ihn ein anderer ab. Selten habe ich so viel Hingabe und Selbstlosigkeit gesehen. Am Sonntag kamen sie gewöhnlich zu dritt oder zu viert. Sant'Andrea saß, ohne sich zu rühren, die Ellbogen auf dem Tisch, sah den Meister aus seinen großen schwarzen Augen an und hörte gierig zu. Mazzotti, der Schuster, lebhafter, naiver und mitteilsamer, nickte und lächelte. Sie bedauerten mich, weil ich nichts verstand, denn Bakunin sprach Italienisch mit ihnen. Er sprach stundenlang und hielt nur inne, um einen Schluck aus dem Teeglas zu nehmen. Es war klar, dass diese Männer bereit waren, ihm aufs Wort zu folgen. Sie hätten sich für ihn in Stücke hauen lassen. Ich begriff, dass dieser Alte immer noch das Zeug hatte, eine Menschenmenge zu den kühnsten Unternehmungen zu bringen. Ich verstand seinen Zauber, seine Macht über die Menschen. Ich habe nie etwas Ähnliches gesehen. Es stimmt also nicht, dass er resignierte, dass er den Glauben an seine Sache eingebüßt hatte. Er wusste wohl, dass der Kampf um die Revolution für lange Zeit verloren war. Aber er konnte es nicht lassen. Er konnte einfach nicht anders. Er war unfähig zu resignieren. Und solange er sprach, kam einem jeden, der ihm zuhörte, die Revolte als etwas Schönes, etwas Produktives vor. Und es schien, als wäre die Gerechtigkeit keine Chimäre. Die Lust zu zerstören ist eine schöpferische Lust. Das war sein erstes und sein letztes Wort. Herr Stenikow, Sie studieren in Genf, aber man sieht Sie selten in den Vorlesungen. Stattdessen sollen Sie sich mit Politik beschäftigen. Und einige Ihrer Landsleute sagen sogar, Sie seien Bakunist. Und was sind Sie? Man hat mich entsandt, damit ich der europäischen Öffentlichkeit einiges über den verstorbenen Herrn Bakunin berichte. Und zu diesem Zweck ziehe ich hier Erkundigungen ein. Auf wessen Seite stehen Sie also? Ich versuche, möglichst objektiv und neutral zu berichten. So, versuchen Sie das. Schaut ihn euch gut an. So sieht einer aus, der objektiv ist und neutral. Objektiv und neutral? Fassen Sie mich nicht an! Nur keine Angst. Auch wenn Sie ein Spitzel sind, der uns aushorchen will. Das ist nicht wahr. Ich diene der freien Meinung, die sich nur aufgrund von sicheren Nachrichten bilden kann. Ach, sichere Nachrichten? Das sind die gewöhnlichen und gemeinen Lügen, welche die besitzenden Klassen über uns ausstreuen. Genau. Es ist genau. Nur an Ihnen, die Falschheiten richtig zu stellen. Wenn es Falschheiten sind, was über Herrn Bakunin gesagt wird, denn Sie gehören zu seinen Schülern. Ihresgleichen ist auch nicht zu trauen. Sagen Sie mir wenigstens eins. Herr Bakunin soll gegen Ende seines Lebens der Anschauung zugeneigt haben, dass es aussichtslos wäre, auf die Revolution zu hoffen. Das ist eine verdammte Lüge. Verschwinden Sie doch! Dies ist ein öffentliches Lokal. Sie haben kein Recht. Verschwinden Sie! Sie beleidigen die öffentliche Meinung, die ich vertrete. Hören Sie, ich als öffentlicher Medien... Ich weiche der Gewalt! Am Tag nach der Beerdigung erschien bei mir ein Inspektor der Berner Polizei. Entschuldigen Sie, Herr Professor, dass ich Sie inkommodiere, sagte er, aber wir haben keine Angehörigen finden können und Sie haben den Totenschein ausgestellt. Es ist nur eine Formalität. Können Sie mir sagen, welchen Stand oder Beruf der Verstorbene hatte? Ich wusste nicht recht, was ich dem Inspektor antworten sollte und versuchte ihm zu erklären, womit sich Bakunin beschäftigt hatte. Na ja, erwiderte der Beamte, und ich glaube, er zuckte dabei die Achseln. Die Ideen sind eine Sache, aber was ich eigentlich wissen will, ist, womit der Herr sich sein Brot verdient hat. Er hatte einen Landsitz im Tessin, antwortete ich, dessen Erwerb ihm ein Anhänger ermöglicht hat. Der Polizist zog strahlend sein Notizbuch hervor und schrieb: Michel de Bakunin, Rentier. Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, wir hoffen Ihnen mit diesen Auskünften einen kleinen Einblick in das Milieu der politischen Verschwörungen verschafft zu haben, die sich in unserem Nachbarlande in den letzten Jahren eingenistet haben. Wir bedauern, dass die Nachforschungen unseres Korrespondenten ein fragmentarisches Resultat ergeben und entschuldigen uns für die Widersprüche dieses Berichts. Bitte halten Sie uns zugute, dass diese Mängel in der Natur der Sache begründet liegen. Wir zweifeln nicht, dass die bürgerliche Ordnung, das Recht und Gesittung binnen kurzer Frist den Sieg über die gefährlichen Lehren der Anarchie davontragen werden. Und wir wiegen uns in der Hoffnung, dass künftige Generationen von derartigen Anfechtungen verschont bleiben werden. Wir danken für Ihre geneigte Aufmerksamkeit. Der letzte Versuch in Bologna. Eine Nacht im August, Er stand am Fenster, er lauschte. Nichts regte sich in der Stadt. Die Turmuhren schlugen, die Insurrektion war gescheitert. Es wurde hell. In einem Heuwagen versteckte er sich, den Bart abrasiert, im Habit eines Pfarrers. Ein Körbchen Eier im Arm, mit grüner Brille, am Stock. Zum Bahnhof ist er gehumpelt, um in der Schweiz zu sterben, im Bett. Das ist jetzt schon lange her, Bakunin. Es war damals wohl zu früh, wie immer, oder zu spät. Nichts hat dich widerlegt. Nichts hast du bewiesen. Und darum bleib. Bleib, wo du bist. Oder, Bakunin, meinetwegen, kehr wieder. Enorme Fleisch- und Fettmassen, Wassersucht, Blasenleiden. Polternd lacht er, raucht unablässig, keucht, vom Asthma gehetzt. Verschlüsselte Telegramme liest er und schreibt mit sympathetischer Tinte: Ausbeuten und regieren, ein und dasselbe. Er ist aufgedunsen und zahnlos. Alles bedeckt sich mit Tabaksasche, Teelöffeln, Zeitungen. Vor dem Haus tänzeln die Spitzel. Überall Wirrwarr und Schmutz. Die Zeit verrinnt. Die Bakunin-Kassette, eine Fälschung. Hörspiel von Hans-Magnus Enzensberger. Den Reporter spielte Christian Brückner, in weiteren Rollen Sibylle Gillis, Renate Küster, Rolf Schuld, Peter Fitz, Erwin Schastock, Peter Arnold, Helmut Kraus und Hans-Magnus Enzensberger. Regie führte Manfred Marchfelder. Sie hörten eine Produktion des WDR mit dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahr 1977.